Kundgabe 709. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.12.1938. Viele sind berufen. Macht des Gebetes um Aufnahmefähigkeit. Siehe, mein Kind, noch ist der Weg zum ewigen Leben zu betreten unter meiner Anleitung. Ich habe für alles Verständnis und bin in aller Liebe bemüht, euch vom irrigen Wege abzubringen und euch die Nutzlosigkeit eures weltlichen Strebens klarzumachen. Und ich möchte euch alles Leid ersparen auf Erden und im Jenseits. So ihr nun meinem Wort folget und alle geistige Kraft diesem entnehmet, so ihr den Ewigkeitsgedanken in euch Einlass gewähret und einander dienet in Liebe, wird euer Lebensweg nicht schwer sein. Doch ohne mein Wort findet ihr nimmermehr den rechten Weg, denn ihr seid dem Geistigen schon zu sehr entfremdet und euer Denken ist ein materialistisches geworden. Ich selbst stehe euch so fern, weil ihr euch von mir entfernt habt. Und je einsamer ihr das Leben wandelt, desto größer wird die Entfernung von mir. Und ich selbst kann euch nicht zurückholen, weil ihr aus euch selbst tätig sein müsst durch den freien Willen, der unerlässlich ist zur Gewinnung der Gotteskindschaft. Und so sehe ich mit Betrübnis, wie wenig Aufmerksamkeit ihr eurem Seelenheil zuwendet, wie ihr euch keinerlei Gedanken macht ob eures verkehrten Lebens. Und wieder ist es nur meine große Barmherzigkeit und meine unendliche Liebe zu euch, dass ich euch Kunde gebe von meinem Willen. Und ich berufe euch alle, ihr meine Kinder auf Erden. Ihr alle dürfet mein Wort vernehmen, so ihr nur danach Verlangen traget. Wie aber wollet ihr empfangen, so euer Wille nicht stark genug ist? Wie soll ich zu euch sprechen, die ihr nicht vollgläubig mir entgegenkommt und meine Gegenwart ersehnet? Wie wollet ihr im Herzen meine Stimme hören, so euer Herz nicht in Liebe für mich entbrannt ist? Und ich doch nur durch die Liebe und in der Liebe mich äußern kann. So sind wohl viele berufen, aber nur wenige auserwählt. Und letztere müssen ihren ganzen Willen mir restlos opfern, um dann auch endlos mehr zu empfangen, als sie für mich hingegeben haben. Die Macht des Gebetes wird von euch allen unterschätzt. Sie ist so groß, dass euch alles gelingen wird, was ihr im Gebet erfleht. So auch werdet ihr als Aufnahmegefäß meines Wortes, meiner Weisheiten gewürdigt werden, so ihr das innig anstrebt und euch die Gnade einer solchen Auszeichnung vom Vater im Himmel erbittet. All euer geistiges Streben wird nicht erfolglos sein, denn ihr werdet in dieser Beziehung wahrlich keine Fehlbitten tun. Ich will den wenigen Menschen, die mich lieben und mein Wort begehren, dieses in höchstem Maße zukommen lassen. Sie sollen alle Kraft daraus schöpfen, sich aufrichten in der Not und hoffnungsfroh durch das Erdenleben gehen, einem seligen Leben im Jenseits entgegen. Und jede Erdenschwere wird von ihnen abfallen, so sie im Besitz meines Wortes sind und nach diesem Wort zu leben sich bemühen. Darum wird, wer nur immer danach trachtet, auch von mir des Wortes gewürdigt werden, wenn er der inneren Stimme nur achtet. Denn ich weile wieder unter den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind, und bringe ihnen Labung und Trost, Erquickung und Stärkung durch mein Wort. Und so ich euch diese Verheißung zugehen lasse, brauchet ihr nimmer zu fürchten eures Leibes und eurer Seele Untergang. Es kann nur der Leib sich schmerzlos trennen von der Seele, doch diese dann in Lichtform eingehen für immer in die Gefilden der Seligkeit. Amen.